Genosse Kim Jong-un besuchte den Mineralwasserbetrieb Gangso, nachdem er vor dem Panoramabild vom Betrieb und dem Bild vom Mineralwasserproduktionsprozess die Erläuterungen hörte und den Gedenkstein für die Vorortanleitungen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il besichtigte, machte er einen Rundgang durch das Erziehungskabinett für ihre revolutionären Tätigkeiten und das Traditionskabinett. Dabei bemerkte er, der Mineralwasserbetrieb Gangso überliefere die großen Fürsorgen von Präsidenten Kim Il-sung, der das Baugrundstück des Betriebes gewählt und das Produkt des Betriebes, das Mineralwasser Gangso genannt habe, und die von Genossen Kim Jong-il für das Volk, der in der Zeit des Schwertmarsches den Hinweis auf die moderne Rekonstruktion des Betriebes gegeben und alle Fragen bei Bauarbeiten persönlich gelöst habe. Kim Jong-un besichtigte den zentralen Steuerungsraum, mehrere Produktionsbrigaden, die Warenausstellung, die Quellwasseranstalt, das Kabinett zur Vermittlung wissenschaftlich-technischer Kenntnisse und die weiteren und informierte sich dabei ausführlich über den Produktionsstand und die Geschäftstätigkeit. Er betonte, die Produktion des Mineralwasserbetriebes Gangso auf einem hohen Niveau zu normalisieren, sei eine wichtige Sache dazu, die Vorzüge der sozialistischen Staatsordnung der TVRK zu demonstrieren, wo alle Reichtümer der Gesellschaft der Förderung der Wohlfahrt der Bevölkerung dienen. Für den Schutz und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung habe der Mineralwasserbetrieb Gangso eine überaus wichtige Pflicht und Rolle. Dann stellte er dem Betrieb die Aufgaben. Mit Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und Arbeiter des Betriebes das berühmte Mineralwasser Gangso, das für die Gesundheit der Menschen sehr gut ist, in